Der Joker. Ein Kriminalhörspiel nach Motiven von Edgar Wallace. Manuskript Florian Power. Zweiter Teil. Meine Herren, darf ich erfahren, welchem Umstand ich diese rüde Vorladung zu verdanken habe? Kam sie wirklich so unerwartet, Milady? Higgins, kommen Sie zur Sache. Sie verdanken die Vorladung dem Umstand, Milady, dass Ihr Portier seit gestern auf Eis liegt, im Leichenschauhaus. Harris? Wie ist das möglich? Man hat ihn in seinem Badezimmer so lange unter Wasser getaucht, bis der Tod eintrat. Seinen freien Tag hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Ja, aber das ist ja entsetzlich. Da sind wir zufällig einer Meinung, Milady. Ich finde es aber auch entsetzlich, dass dieser scheußliche Mord keine 2 Stunden nach meinem Besuch in Ihrem Sanatorium von mir entdeckt wurde, nachdem ich Ihnen mitteilte, dass Harris uns wegen der Besuche von Pelford und Fletcher im Home of Peace aufgesucht hat. Sie werden sicherlich verstehen, welche Rückschlüsse für mich da naheliegend sind. Inspektor, soll das heißen, Sie unterstellen mir irgendeine Verbindung zu diesem Mord? 2 Stunden dürften wohl ein wenig knapp bemessen sein, um einen Mordplan zu fassen und auszuführen. Das Argument klingt plausibel. Haben Sie vielleicht schon Ihren Rechtsbeistand konsultiert? Ich verbitte mir diesen Ton. Higgins, behalten Sie bitte Platz, Lady Smith. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich sagte vorhin, dass zwischen meinem Besuch bei Ihnen und dem Entdecken der Leiche etwa 2 Stunden lagen. Die Obduktion hat allerdings ergeben, dass der Mord in der Nacht passierte, so zwischen 1 und 2 Uhr morgens. Na also, sehen Sie. Ja, nur beweist das nichts. Harris hatte vorgestern gegen 15 Uhr Dienstschluss und war um ca. 16 Uhr bei uns. Einer ihrer Heiminsassen hat uns gegenüber bestätigt, dass kurz nach Harris auch ihr Pfleger, Mr. Miller, das Heim verlassen hat. Wer hat das denn behauptet? Ich werde mich hüten, Ihnen das zu sagen. Der Mord an Harris, der reicht mir fürs Erste. Inspektor, ich werde mich an höchster Stelle über Sie beschweren, wenn Sie mir weiterhin in diesem Ton die Ermordung von Mr. Harris anlasten. Tun Sie das, Milady, und Sie können gleich damit anfangen. Ich hoffe, dass Ihr Pfleger ein stichfestes Alibi hat, denn wenn nicht, und wenn ich dahinter kommen sollte, dass Herr Harris zum Yard gefolgt ist, nehme ich ihn eigenhändig auseinander, das versichere ich Ihnen. Sie haben doch nicht den geringsten Beweis in der Hand, Inspektor. Sie tappen im Dunkeln und wollen mich belasten, weil das für Sie der einfachste Weg ist. Milady, wir haben eine ganze Reihe ungelöster Todesfälle. Und wenn ich auf der Stelle trete, so verdirbt mir das die Laune. Ich versichere Ihnen eines. Sollte ich nur ein einziges Indiz finden, das Sie und Ihr Sanatorium in Zusammenhang mit dieser Mordserie bringt, dann gnade Ihnen Gott. Ich sehe schon, ich werde das Gespräch über meinen Anwalt fortsetzen. Kann ich jetzt gehen? Sie können gehen, Lady Smith. Ich frage mich nur, ob der Joker auch so großzügig ist. Sir John, auf Ihren Inspektor, diesen Proleten, dürfen Sie sich wirklich etwas einbilden. Eine temperamentvolle Lady. Blöde Kuh. Higgins, Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, hier so eine Show abzuziehen. Auf die Interventionen von oben kann ich mich jetzt schon freuen. Ach, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Überlegen Sie doch, Sir John. Wir tappen im Dunkeln wegen dieser Mordserie. Und da kommt dieser Portier daher und identifiziert 2 der Opfer einwandfrei. Und 9 Stunden später ist er tot. Wollen Sie mir vielleicht weismachen, dass ein Zufall... Nein, aber... Ja, hallo? Ja, für Sie, Higgins. Danke. Ja, Higgins? Sie sind gestern noch einmal davongekommen, Chief Inspector. Das sollte Ihnen eine Warnung sein. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie mich in Zukunft in Ruhe arbeiten. Hallo? Sonst könnte es sein, dass Ihre hübsche Freundin eines Tages nur noch anhand Ihrer Ausweispapiere identifizieren können. Hallo? Hallo? Mist, verdammter. Wer war das? Na, 3-mal dürfen Sie raten. Bin ich allwissend? Unser Freund. Doch nicht etwa der Joker? Doch. Ja, und was wollte er? mir sicherlich kein langes Leben wünschen. Superintendent Lane hat er auch bedroht. Da haben Sie es. Und Sie nehmen hier Lady Smith auseinander. Ja, also finden Sie das nicht merkwürdig? Ja, was soll ich merkwürdig finden? Wir laden Lady Smith vor und fast zur selben Zeit meldet sich der Joker telefonisch. Du meinst, es war vielleicht nur ein Strohmann? Ja, sicherlich, natürlich, um uns zu verwirren. Ja, Sie duzen sich bereits. Das ist ja alles sehr hilfreich. Hören Sie zu, Higgins. Hören Sie ein einziges Mal auf mich. Ich höre doch. Sie halten doch nicht etwa Lady Smith für den Joker. Das können Sie mir doch nicht antun. Ein Jahr vor meiner Pensionierung. Sir John, ich versichere Ihnen, Ihre Pension ist in keinster Weise gefährdet. Sir John, ja. Es ist Zeit für Ihre Tablette. Nein, jetzt nicht. Sir John! Hören Sie, ich muss mir Klarheit verschaffen über die Vorgänge im Sanatorium. Und das wäre ein Job für dich, Barbara. Nicht enttäuschen. Danke, Profi. Zum Teufel, wem fällt ab? Ja, hier Higgins, was gibt's? Inspektor Higgins, hier ist Sergeant Hooper. Ja? Tut mir leid, Sie so früh wecken zu müssen. Aber oh, Carpenter verlässt soeben seine Wohnung und das ist reichlich ungewöhnlich. Er nimmt den Range Rover. Was, so früh? Also gut, Hooper, hängen Sie sich dran und melden Sie sich wieder Ende. Ja, Higgins hier. Hier ist Sergeant Hooper. Was gibt's Neues? Carpenter hat auf offener Landstraße gehalten und steht schon eine halbe Stunde da. Merkwürdig. Entweder wartet er auf jemanden oder er hat Sie entdeckt und will Sie nur in die Irre führen. Moment, warten Sie, Inspektor. Jetzt nähert sich dem Rover ein Wagen. Ich glaube, ja, er verlangsamt sein Tempo. Tatsächlich, er bleibt neben dem Rover stehen. Können Sie die Marke erkennen? Das ist eine schwarze Limousine. Jaguar. Carpenter reicht ihm etwas durchs Fenster. Hören Sie zu, Hooper. Das ist unser Mann. Vergessen Sie Carpenter und folgen Sie dem Jaguar. Verlieren Sie nicht aus den Augen. Ich komme sofort. Ende. Er war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe sowas noch nie erlebt, Chief Inspector. Hier in diesem Planquadrat haben Sie ihn verloren? Ja. Ich hatte noch die Kollegen verständigt. Und wir hätten ein paar Augenblicke später hätten wir einkreisen können. Aber der fuhr plötzlich in der Hauseinfahrt und auf der Hinterseite wieder raus. Es war mir völlig unmöglich, ihm so rasch zu folgen. Hooper, nur beruhigen Sie sich doch. Ich mache Ihnen ja keinen Vorwurf. Nur wäre es zu schön gewesen. Passen Sie auf, Sie legen sich aufs Ohr. Sie haben die letzten 48 Stunden nicht viel geschlafen. Vielen Dank, Chief Inspector. Schon gut. Ich werde mir diese Gegend mal ein bisschen genauer ansehen. Sir? Guten Morgen. Was soll es sein? Sind Sie so nett und tanken Sie voll. Ja. Nicht viel Betrieb hier heute, nicht? Nein. Wunder, dass in dieser gottverlassenen Gegend überhaupt mal jemand stehen bleibt. In der alten Hochgarage da hinten sind dann noch viele Wagen abgestellt. In dem alten Ding? Nur zwei Dutzend vielleicht. Ach, das ganze Gebäude sollte schon vor Jahren abgerissen werden. Mhm. Ah ja, ich gehe ja sowieso bald in Rente, dann sollen die doch sehen, wie sie zurechtkommen. Warum fragen Sie eigentlich? Ach, na ja, nur so. Wem gehört die Garage überhaupt? Wem sie gehört, weiß ich gar nicht. Mr. Tanner macht hier das Geschäftliche. Den können Sie fragen. Mr. Tanner? Wissen Sie, ob er jetzt da ist? Ja, er kommt meistens schon vor 7 und bleibt bis in die Nacht. Oh, so ein alter Spinner. Sein Büro ist in der 4. Etage. Mhm. Ich sage immer guten Tag. Ach, kontrollieren Sie inzwischen bitte das Öl und die Reifen. Ja, ja. Sie können den Aufzug hinten links benutzen, wenn es das alte Ding überhaupt noch tut. Hoffen wir es. Inspektor Higgins von Scotland Yard. Was wollen Sie? Ich hätte gerne einige Auskünfte. Worüber? Ja, ich suche ein Auto. Ist das so? Ja, eine Limousine, Marke Jaguar, schwarz lackiert. Ja, warum kommen Sie da zu mir? Ich bin kein Gebrauchtwagenhändler. Mr. Tanner, ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie sich für ein paar Minuten von Ihrer Arbeit trennen könnten und mir zuhören würden. Eine Frage, Mr. Tanner, lesen Sie Zeitung? Eigentlich viel Arbeit hier. Ja, dann haben Sie wohl auch noch nie etwas vom Joker gehört. Nein. Wer soll das sein? Mr. Tanner, um es kurz zu machen, Scotland Yard und das bin in diesem Falle ich, wir versuchen, einem der gefährlichsten Verbrecher auf die Spur zu kommen, aber wir haben nicht den geringsten Hinweis auf seine Identität. Wir wissen nur eines. Er fährt einen dunklen Jaguar aus der XJ6er oder 12er Serie. Deshalb meine Frage, ist ein Fahrzeug dieses Typs in Ihrer Garage untergestellt? Jaguar, da warten Sie. Natürlich, 3 sogar. Einen alten Sportwagen der Typ E, einen weißen Vierzylinder. Und dann natürlich Mr. Goldmans Privatwagen. Privatwagen? Und wer bitte ist Mr. Goldman? Na, der Eigentümer dieser Garage. Ich dachte, die Garage gehört Ihnen. Mir? Ich bin alter Mann, Inspektor. Ich verdiene mir hier ein paar Kröten zu meiner miesen Rente. Und Sie sagen, Mr. Goldmans Wagen ist ein Jaguar? Ja. Er wurde aber seit mehr als 2 Jahren nicht mehr gefahren. Seit Mr. Goldman eben das letzte Mal in London war. Er lebt im Ausland? Ja. Die Goldman Industries haben ihren Sitz in Hongkong. Und Mr. Goldman... Wie heißt er mit Vornamen? Ja, so viel ich weiß, Anton. Also Mr. Goldman kümmert sich wohl um alles. Außer um diese alte Hochgarage und die Tankstelle. Hier bin ich Mädchen für alles. Ja, ich verstehe. Auf diesem Bild hier ist das Mr. Goldman, Mr. Anton Goldman. Ja, das ist Mr. Anton Goldman. Mr. Tanner, ich danke Ihnen fürs Erste und ich habe auch im Moment keine Fragen mehr. Doch ich würde mir gerne einmal diesen Jaguar von Mr. Goldman ansehen. Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Er steht in der 3. Etage. Ich nehme an, Sie finden den Weg allein. Durchaus. Haben Sie nochmals vielen Dank, Mr. Tanner. Darf ich wissen, was Sie da gemacht haben? Ich sagte, Sie können sich den Wagen einmal ansehen. Von einer Spazierfahrt war nicht die Rede. Ich, Herr Mister... Oder haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Noch nicht. Darf ich wissen, wer Ihr Vorgesetzter ist, Chief Inspector? Wenn Sie Beschwerden haben, Mr. Tanner, und die haben Sie ja wohl, wenden Sie sich an Sir John. Und Sie halten diese Garage wirklich für einen Schlupfwinkel des Jokers? Es sieht fast so aus. Überlegen Sie einmal, Sir John. Huber hat den Wagen in der Nähe der Denham Road aus den Augen verloren. Weit und breit gibt es nichts als Abbruchhäuser, desolate Gebäude und geschlossene Geschäfte. Trotzdem, es ist ebenso gut denkbar, dass der Joker unseren guten Huber genarrt hat und in eine völlig andere Richtung weitergefahren ist. Auf jeden Fall lasse ich diese Hochgarage Tag und Nacht beobachten. Unsere Leute sollen vor allem darauf achten, ob ein schwarzer Jaguar die Garage verlässt. Ja, was wollen Sie denn mit den beiden alten Herrschaften in der Garage anfangen? Glauben Sie etwa, dass einer von den beiden der Joker ist? Ja, das nicht gerade, aber Sie könnten mit ihm unter einer Decke stecken. Tanner war nicht gerade begeistert, als ich den Jaguar untersuchte. Wozu Sie im Übrigen auch kein Recht hatten. Also ich finde, Sie sind im Moment nicht gerade sehr erfolgreich, Higgins. Danke, Sir. Ich habe mir zudem einige Zahlen geben lassen, die Sie nicht gerade begeistern werden. Da, in London sind derzeit rund 19.000 Leyland-Fahrzeuge der Marke Jaguar gemeldet, davon fast 6.000 aus der XJ-Serie. Eine fast hoffnungslose Aufgabe, aufgrund des Fahrzeugtyps den Joker ausfindig zu machen. Eben, und deshalb meine ich, wir sollten uns lieber an die Fakten halten. Rekapitulieren wir einmal. Aber Higgins, wenn Sie mich fragen, Sie haben doch überhaupt nichts Konkretes in der Hand. Sir John, bitte. Jetzt hören Sie mir einmal zu. Wir haben zunächst einmal Lady Smith. Von der erwiesen ist, dass sie von zwei späteren Opfern des Jokers besucht wurde. Das ist immerhin ein Anhaltspunkt. Ich hoffe, dass uns Miss Lane weiterbringt. Und dann haben wir seit heute diesen merkwürdigen Tanner. Ich möchte nicht ausschließen, dass in seiner Garage der Wagen des Jokers steht. Na ja, wie alt, sagten Sie, ist Tanner? Einiges über 70, Sir. Na ja, das spricht ja wohl für sich. Sir John, ja. Es ist Zeit für Ihre Tabletten. Ja, aber nicht jetzt, bitte. Sir nicht jetzt. John, bitte. Der nächste ist Carpenter. Ich bin überzeugt, dass er sich heute in den frühen Morgenstunden mit dem Joker getroffen hat. Ich habe schon einmal betont, dass ich Carpenter unter keinen Umständen zu früh festnehmen will. Je weniger er sich beobachtet fühlt, desto besser für uns. Ja, und dann wäre dann noch der Amerikaner, dieser... Silkwood. Ja. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Und jetzt frage ich mich, was hat er vor? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Silkwood und der Joker nicht identisch sind. Ja, bleibt auch noch die Frage, warum Harris ermordet wurde. Ganz richtig, Sir. Darf ich mir einen Whisky nehmen? Ja, ich bitte darum. Sie auch? Ja, aber ohne Eis, bitte. Seit heute Vormittag hat sich noch ein völlig neuer Aspekt ergeben, dem wir nachgehen sollten. Wissen Sie, wer der Eigentümer der Garage ist? Nein, nein. Ein gewisser Anton Goldman. Ja, und? Was ist daran so ungewöhnlich? Goldman hieß auch der alte Mann im Rollstuhl in Lady Smiths Sanatorium, Theodor Goldman. Herr Goldman, ja, da, an dem Namen ist doch nichts Ungewöhnliches. Ich kenne viele mit dem Namen Goldman. Ja, aber die beiden haben deutsche Vornamen, Sir. Danke. Anton und Theodor. Ja, danke. Haben Sie mit diesem Anton Goldman gesprochen? Nein, der sitzt angeblich in Hongkong. Ist Inhaber der Goldman Industries, offenbar ein größerer Konzern. In Tanners Büro hängt ein Bild von ihm. Ja, und? Irgendwelche Ähnlichkeiten mit dem Mann im Sanatorium? Nein, leider nicht. Nicht die geringsten. Na, sehen Sie. An Ihrer Stelle würde ich zusehen, den Amerikaner wiederzufinden. Anstatt in dieser Garage irgendwelchen Hirngespinsten nachzulaufen. Cheers. Ja, zum Wohl. Aber irgendetwas macht mich stutzig. Ich stellte mich Tanner als Inspektor Higgins vor. Irgendwann während des Gesprächs sagte Tanner Chief Inspector zu mir. Finden Sie das nicht etwas seltsam, Sir John? Kann doch Zufall sein. Aber trotzdem. Der Sache mit den Goldmans werde ich auf den Grund gehen. Miss Lane muss mir hier helfen. Sie soll den Theodor Goldman, den Mann im Rollstuhl, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hallo, Darling. Hallo. Na, wie war's? Hast du was rausgekriegt in deinem Homeoffice? Mhm. Du hattest recht mit deiner Vermutung. Goldman hatte einen Bruder. Er hatte. Maximilian Goldman starb vor Jahren an Krebs. Schon wieder so ein deutscher Name. Ich habe mir hier ein Foto ausgeborgt. Du sieh dir das mal an. Die beiden sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten, findest du nicht? Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Die beiden müssen Zwillingsbrüder gewesen sein. Eine Gewissheit haben wir jetzt. Goldmans Bruder ist nicht der Mann in Tanners Büro. Ich fürchte, ich habe mich diesmal geirrt. Mr. Goldman ist viel in der Welt herumgekommen und will bei Lady Smith seinen Lebensabend verbringen. Manchmal wirkt er ruhig und gemütlich, dann wieder höchst wachsam und misstrauisch, schwer zu durchschauen. Ich habe mit ihm eine Partie Schach gespielt. Ah ja, wer hat gewonnen? Remis. Hat Lady Smith Verdacht geschöpft? Bestimmt nicht. Sie war sehr zuvorkommend. Ich habe mit nahezu allen Insassen sprechen können. Man hat den Eindruck, sie fühlen sich alle recht wohl dort. Hast du noch etwas über Pelf und Fletcher herausbekommen? Nein, leider nein. Über interne Vorgänge im Sanatorium sind die Leute offenbar völlig ahnungslos. Und an Lady Smiths Privatunterlagen, da kam ich noch nicht ran. Sie bewahrt alles in einem Safe auf. Ich gebe was drum, wenn ich da mal reingucken könnte. Ich werde es für dich versuchen. Aber Darling, ich bitte dich. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Ein Durchsuchungsbefehl ist bei Lady Smith nicht drin. Das spielt Sir John nicht mit. Ich selbst muss mich noch um Tanner kümmern. Tu das, Higgy. Der Mann geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Also, ich muss zurück in mein Altersheim. Mach's gut. Sei vorsichtig, Profi. Du auch, Profi. Achtung, Achtung. Bewaffneter Überfall am Juweliergeschäft am Eaton Square. Es gab ein Todesopfer. Alle verfügbaren Einsatzkräfte bitte sofort an den Tatort. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Tag, Higgins. Sir John. Dann sehen Sie sich das einmal an. Das ist übrigens Mr. Short, der Besitzer. Guten Tag. Mr. Short? Dann erzählen Sie mal. Ja, es ging alles furchtbar schnell. Mein Angestellter und ich waren gerade hier im Laden und berieten einige Kunden, als an der Hintertür eine Explosion erfolgte. Ich sah noch, wie der Wächter niedergeschlagen wurde und dann stürmten sie auch schon herein, schwer bewaffnet. Wir mussten alle die Hände in die Höhe nehmen. Wie sahen die Kerle aus? Ja, sie hatten dunkle Mäntel an und so weiße Gesichtsmasken aufgesetzt. Als ich den Safe nicht sofort öffnen wollte, haben sie meinen Angestellten einfach über den Haufen geschossen. Ja, hätte sich das nicht vermeiden lassen, Mr. Short, Sie sind doch versichert. Ja, ich war im ersten Moment so überrascht und ich wusste ja auch nicht, ob sie wirklich schießen würden. Im Safe waren immerhin Rohdiamanten im Wert von 500.000 Pfund. Konnten Sie erkennen, mit welchem Auto Sie geflüchtet sind? Ja, den Fluchtwagen konnte ich sehr genau erkennen. Es war ein brauner Chevrolet Kombi, Baujahr so 77, 78. Er fuhr vielleicht 2 Minuten, nachdem die Kerle das Lokal gestürmt hatten, vor. Die Fahndung ist bereits draußen. Gut. Sir John, ich muss Sie unter 4 Augen sprechen. Entschuldigen Sie uns, Mr. Short. Aber bitteschön. Nun? Ich gehe jede Wette ein, dass der Amerikaner hinter dem Überfall steckt. Das ist haargenau seine Arbeitsweise. Ja, und was wollen Sie unternehmen? Der Amerikaner hat eine Beute von 500.000 Pfund gemacht ab dieser Stunde. Und da gehe ich jede Wette ein, befindet er sich im Fadenkreuz des Jokers. Ja, Sie meinen, es kommt zur großen Konfrontation? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder der Joker erledigt Silkwood und seine Leute, dann haben wir ein Problem weniger. Oder der Amerikaner ist schlauer und trickst den Joker aus. Dann hätte er geschafft, was uns bisher nicht gelungen ist. Ich glaube aber eher, dass Tom Silkwood und seine Leute noch ihr blaues Wunder erleben werden. Ja, nun malen Sie mal nicht den Teufel an die Wand, Higgins. Sie sollten sich nicht so viele Sorgen machen, Sir John. Sie haben leicht reden, Kindchen. Die Morde des Jokers, der Überfall auf Shorts Juweliergeschäft und nicht zu vergessen der Anschlag auf Higgins. Wissen Sie, Higgins hat bisher noch jeden seiner Fälle gelöst. Und Miss Lane ist eine sehr tüchtige Mitarbeiterin. Ja, sehr tüchtig. Aber ich fürchte, dass Higgins im Joker seinen Meister gefunden hat. Und wissen Sie, ein Gedanke beunruhigt mich zutief. Welcher, Sir John? Dass er sich diesmal irrt. Dass keine der Personen, die er verdächtigt, der Joker ist. Dass es jemand völlig Unbekanntes ist, oder? Was noch schlimmer wäre, dass es jemand ist, der unter uns weilt. Jemand, den wir alle kennen. Guten Abend, Sir John. Ah, guten Abend, Higgins. Dass Sie sich auch mal wieder blicken lassen, ja? Gibt's was Neues? Ja, das Telex aus Hongkong. Telex, Hongkong? Ich habe in Hongkong Auskünfte über Goldman eingeholt. Hier ist die Antwort und ein Bild von ihm. Ah. Ja, dann machen Sie uns bitte mal 2 Whisky. Oder sagen wir besser 3, ich spendiere Ihnen auch einen. Vielen Dank, Sir John. Ja, nun zeigen Sie schon her, Higgins. Machen Sie doch nicht immer so spannend. Anton Goldman, geboren am 4. März 1921 in London. Goldman liquidierte Industries Hong Kong im Januar 1982. Verkaufserlös wahrscheinlich nach Europa transferiert. Genauer Aufenthaltsort von Anton Goldman unbekannt, vermutlich noch Hongkong. Weitere Daten nicht verfügbar. Tja, und das ist sein Foto. Ja, und? Ist das identisch mit dem in Tenners Büro? Zweifellos, das ist der. Na, sehen Sie. Ihr Whisky, Sir John. Dankeschön, danke. Ohne Eis. Danke. Ja, ich habe Ihnen doch. Danke. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass das nichts bringt. Ihre wahren Ideen mit dem alten Tenner können Sie ein für alle Mal begraben. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass an der Sache etwas faul ist. Die Informationen aus Hongkong waren nicht gerade sehr ergiebig und deshalb habe ich das Foto vorhin durch unseren Computer laufen lassen. Zur Identifikation. Ja, und? Das Foto zeigt nicht Anton Goldman, sondern Giuliano Montaldo. Giuliano Montaldo? Geboren 1931 in Neapel. Ja, was soll das heißen, Higgins? Das heißt, dass der Mann, dessen Bild in Tanners Büro hängt, nicht Anton Goldman ist. Und das heißt weiter, der Mann im Rollstuhl ist möglicherweise doch der Bruder des Eigentümers der Garage, Shears. John, Inspektor, würden Sie bitte mit mir kommen? Schießen Sie los, Rogers. Wir haben insgesamt 5 Tote. Einer von Ihnen ist zweifelsfrei Tom Silkwood. Ihn hat es hier vorne erwischt. Ist ja grauenhaft. Die anderen 4, da hinten, das waren höchstwahrscheinlich seine Komplizen. Wir konnten sie aber noch nicht identifizieren. 2 von ihnen sind bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Sagen Sie, Rogers, weiß man schon, welche Waffe verwendet wurde? Alles deutet auf ein Maschinengewehr der Marke Remington hin. Ein älteres Modell, wie es auch von den Amerikanern in Vietnam verwendet wurde. Kaliber 7,9 mm, Reichweite 4000 Meter bei 1000 Schuss pro Minute. Und sowas eingesetzt aus einer Entfernung von nicht einmal 150 Metern. Die Leute wurden regelrecht abgeschlachtet. Der Wagen ist auch dementsprechend zugerichtet. Ich war Tom Silkwood zwar auf den Fersen, aber ein so grauenvolles Ende hätte ich ihm trotz allem lieber erspart. Ganz recht, Inspektor. Ich kann mich nicht erinnern, dass in England eine Waffe dieser Größenordnung bei einer Gangsterfehde je zum Einsatz kam. Wie hat sich das Ganze Ihrer Meinung nach abgespielt im Detail? Also Silkwood und seine Leute hatten hier, auf dieser Waldlichtung, offenbar mit einer uns unbekannten Person ein Treffen vereinbart. Eine Geldübergabe oder etwas Ähnliches. Wir haben neben Silkwoods Leiche einen leeren Koffer gefunden. Sie gerieten dann alle in den Kugelhagel einer Person, die mit einem Wagen, offenbar schon früher, da vorne, hinter dem Gebüsch postiert war. In diesem Wagen muss sich auch das MG befunden haben. Ein weiterer Wagen muss aber vorne am Waldweg gestanden haben, sonst wäre nicht erklärbar, wieso Silkwood ausgerechnet an dieser Stelle erschossen wurde. Komm doch mal rüber, komm. Sonst irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, also erst einmal etwas sehr Merkwürdiges. Bei dem Koffer neben Silkwood fanden wir diese Spielkarte. Aha, ein Jolly Joker, also doch, hätte mich ja gewundert. Und sonst noch was? Ja, die Reifenspuren natürlich. Gibt es schon Hinweise auf die Fahrzeugtypen? Der hinterm Gebüsch war wahrscheinlich ein Jeep. Vielleicht ein Range Rover? Durchaus möglich. Und der andere? Ist im Moment schwer zu sagen. Könnte es ein Jaguar gewesen sein? Ich möchte es nicht ausschließen. Genaueres werden wir aber erst später wissen. Gut, Rogers. Vielen Dank für das Erste. Machen Sie hier weiter mit der Spurensicherung. Und wenn es die ganze Nacht dauert, informieren Sie mich umgehend, wenn Sie etwas Neues haben. Okay, Sir. Na, Higgins, was halten Sie davon? Meine These hat sich offenbar bestätigt. Es ist so gut wie sicher, dass sich Silkwood und seine Leute hier mit dem Joker ein Feuergefecht geliefert haben. Das ist ja unglaublich. Meine Geduld ist zu Ende, Sir. Ich möchte noch heute Nacht das Montmartre hochgehen lassen. Die lange Leine hat nichts gebracht. Wie meinen Sie das? Der Wagen, von dem aus geschossen wurde, war möglicherweise ein Range Rover. Und da ist die Verbindung zu Carpenter nicht mehr weit. Carpenter wird doch überwacht. Ja, wie er das gemacht hat, da bin ich im Moment auch überfragt. Auf jeden Fall müssen wir ihn unschädlich machen, bevor noch mehr passiert. Ja, jetzt, vor diesen Schlamassel, wie wir hier haben, ja, werden Sie plötzlich aktiv. Etwas spät, finden Sie nicht, Higgins? Sir John, wenn Sie es für angebracht halten, können Sie einen anderen Chief Inspector mit dem Fall betreuen. Ja, das könnte Ihnen so passen, Higgins. Ich sage Ihnen eines, Sie machen mir diesen verdammten Joker unschädlich, und zwar bald. Sonst ist es mit meiner Gemütlichkeit aus. Inspektor Higgins. Rogers. Ich habe da einen Funkspruch für Sie von Superintendent Lane. Danke, geben Sie her. Hallo, Barbara. Higgy, ich hatte bis jetzt keine Möglichkeit, dich zu erreichen. Ich kann auch nicht lange sprechen. Tom Silkwood war gestern Nacht hier im Sanatorium. Das Home of Peace ist offenbar eine Anlaufstelle für irgendwelche ganz dunklen Geschäfte. Außerdem wurden Patienten mit Barbituraten betäubt. Irgendetwas ist da im Gange. Hör zu, ich werde jetzt... Hallo, Barbara. Barbara. Sir John. Wir müssen sofort ins Sanatorium. Barbara Lane hat Schwierigkeiten. Lieutenant Rogers. Ja, Sir. Sie nehmen sich drei Mann und kommen mit. Beeilung. Ja, Sir. Das ist aber auch stockdunkel hier. Leise. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Hört schon. Na los. Barbara? Sagen Sie Ihren Beamten, Sie sollen die Waffen fallen lassen. Sonst hat Miss Lane ein Loch in Ihrem hübschen Köpfchen. Das gilt auch für Sie, Inspektor. Los, weg mit der Waffe! Ich warne Sie, wenn Sie hier auch nur ein Haar krümmen. Gehen Sie 5 Schritte zurück, Inspektor. Miller, bringen Sie die Koffer zum Auto. Ist gut. Sie wollen verreisen, Lady Smith? Was werden Ihre Schützlinge dazu sagen? Aber machen Sie sich doch um meine Schützlinge keine Sorgen, Inspektor. Sie haben nicht die geringste Chance zu entkommen, Lady Smith. Oder sollte ich besser sagen, Joker? Sie halten mich für den Joker? Wie Sie sehen, fahre ich einen Rolls-Royce und keinen Jaguar. Ihre Idioten. Ich hatte die größte Hehler-Organisation Londons aufgebaut, ohne dass Scotland Yard auch nur den Schimmer einer Ahnung davon hatte. Erst der Joker begann, mich systematisch in meinen Geschäften zu behindern. Er hat mir diesen Harris auf den Hals gehetzt. Und er hat dafür aber Gebühren bezahlt. Dass Harris auf Ihr Konto geht, war mir von Anfang an klar. Von einem anderen aber glaube ich Ihnen kein Wort. Das ist ohne jeden Belang, was Sie glauben oder nicht, Inspektor. Und Sie erfahren das alles auch nur, weil Sie mit diesem Wissen nichts mehr anfangen können. Der Joker verdarb mir einige der lukrativsten Geschäfte. Oh mein Gott, Lady Smith. Wer hat denn da geschossen? Der Schuss kam da hinten vom Waldweg aus dem Auto. Rogers, kommen Sie zurück. Den Wagen erreichen Sie nicht mehr. Wie geht's jetzt weiter? Sie und Miss Lane bleiben hier. Geben Sie mir das Funkgerät. Achtung. an Spezialeinheit 5. Razzia im Club Montmartre. Polizei! Polizei! Behalten Sie ruhig Ihre Plätze, Herrschaften! Es handelt sich lediglich um eine kleine Razzia. Sie brauchen mich gar nicht so groß ansehen, Nick. Hier der Durchsuchungsbefehl. Wo ist Carpenter? Ich weiß nicht, Chief Inspector. Er rief mich an, dass ich ihn heute vertreten soll. Na dann schön, dann kommen Sie mit. Das Büro? Ja, und? Aufsperren! Ja, bitte so. Ja. Aha, das ist also Carpenters Büro. Ja. Suchen Sie hier des Rätsels Lösung, Higgins. Richtig, Sir. Warten Sie es ab. Mr. Carpenter hält sich selten hier auf. Höchstens, wenn er mal ungestört telefonieren will. Die Abrechnung macht er meist drüben im Lokal. Wussten Sie, dass in den Tischen Mikrofone eingebaut sind, die es einem erlauben, die Gespräche der Gäste mitzuhören bzw. aufzunehmen? Nein, davon höre ich zum ersten Mal. Ja, natürlich. Das ist ja unglaublich. Was suchen Sie denn da, Higgins? Nur Geduld, Sir, nur Geduld. Aha. Dachte ich mir doch. Das ist ja interessant. Davon hatten Sie natürlich auch keine Ahnung. Nein, ich schwöre, Inspektor. Hier also ist es. Aber das ist ja... Sehen Sie, Sir John, wie ich vermutet habe, mit Hilfe dieser Geräte konnte jedes einzelne Gespräch an den Tischen mühelos aufgezeichnet werden. Sogar ein eigenes Funkgerät ist dabei. Und da der Bildschirm, ich wette, dass der nicht zur Unterhaltung dasteht. Über diesen Bildschirm konnte er in aller Ruhe die Vorgänge im Lokal beobachten. Das hier, Sir John, war zumindest ein Schlupfwinkel des Jokers. War er selbst einmal nicht da, hat ihm wohl Carpenter die Bände überbracht. Das ist ja allerhand. Carpenter dürfte die rechte Hand des Jokers sein. Allein den Bluff, Silkwood und seine Leute in die Falle zu locken, mussten mindestens zwei Personen inszeniert haben. Ja, aber wer ist denn nun dieser ominöse Joker wirklich, Higgins? Dieser Amerikaner, dieser... Silkwood, ja, der ist tot. Lady Smith ist tot. Harris ist tot. Miller haben wir verhaftet. Chief Inspector? Ja. Aber zum Teufel, was macht ihr denn hier? Nachdem sie uns von der Garage abkommandiert hatten und wir keine weitere Order hatten, erhielten wir die Nachricht, dass sie hier zu finden seien. Ich habe was? Wir fanden es ja auch etwas merkwürdig. Was ist merkwürdig? Das ist doch nicht zu fassen. Die beiden wurden mit einem fingierten Funkspruch herbeordert. Diesem Trick wird wahrscheinlich auch Hooper auf den Leim gegangen sein. Die bringen ja unser gesamtes Observierungssystem durcheinander. Was werden Sie jetzt unternehmen, Higgins? Sir John, Sie haben mit Ihrer Aufzählung vorhin demonstriert, dass nicht mehr allzu viele Personen als Täter in Frage kommen. Ja, und? Ich habe das dumpfe Gefühl, die Stunden des Jokers sind gezählt. Guten Abend, Sir. Ja, wohin wollen Sie denn jetzt, mitten in der Nacht? Einen Ölwechsel machen lassen. Guten Abend, Mr. Tanner. Sie könnten wenigstens anklopfen, Inspektor. Kommen Sie oder gehen Sie, Mr. Tanner? Ich wollte gerade weggehen. Es ist heute wieder sehr spät geworden. Ja, ich glaube, heute ist es für uns alle sehr spät geworden, Mr. Tanner. Können Sie mir verraten, was Sie um diese Zeit überhaupt noch hier wollen, Inspektor? Ich bin gekommen, um Ihnen etwas zurückzugeben, das Ihnen gehört, Mr. Tanner. Was ist es? Ihre Visitenkarte. Eine Jolly Joker-Karte. Was soll das? Eigentlich hätte ich es früher wissen müssen. 6.000 Wagen der XJ-Serie, die allein in London zugelassen sind, aber nur in einem sitzt der Joker, der seinen Opfern wahrlich keine Rosen ins Grab streut, sondern Jolly Joker-Karten. Tja, und als Sergeant Hooper ausgerechnet in dieser gegen den Wagen aus den Augen verlor, war ich schon nahe daran zu glauben, den Täter zu kennen, aber dann, nein, ein alter, gebrechlicher Mann. Es muss ein Zufall sein. Aber fertig, Inspektor. Die Ereignisse, Mr. Tanner, auf die ich im Einzelnen noch zu sprechen kommen werde, beginnen sich dann plötzlich zu überstürzen. Und die Observierungsstreife, die ich hierher beordert habe, wird mit einem fingierten Funkspruch weggelockt. Und dann komme ich hierher und siehe da der Jaguar, der angeblich schon seit 2 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Hat einen warmen Motor und an den Reifen finde ich Spuren von Erdreich. Ja, nun, vielleicht wieder ein Zufall, dass ausgerechnet heute der Joker in der freien Natur seinem blutigen Handwerk nachging. Sie meinen, jemand hat den Wagen benutzt? Aber Mr. Tanner, lieber Mr. Tanner, das wissen Sie doch. Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Hören Sie zu, Tanner! Als ich Sie das letzte Mal aufsuchte, sagte ich Ihnen, dass ich einen ganz bestimmten Wagen suche. Heute bin ich wieder hier und ich suche nicht mehr den Wagen, sondern nur nach dem Fahrer. Sehen Sie, es wäre ja durchaus möglich, dass Sie wie John Carpenter... Wer ist das? Dass Sie wie John Carpenter nur den Handlanger für irgendjemand gespielt haben. Mittlerweile bin ich allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass Sie für eine derartige Statistenrolle zu clever sind, Mr. Tanner. Ich möchte beinahe sagen, zu ambitioniert. Und das bedeutet, dass ich am Ende meiner Suche angelangt bin. Sie fantasieren. Es ging gar nicht primär um Tom Sigfurt. Kenne ich nicht. Den Amerikaner, der sich ein wenig überschätzt hat. Auch nicht um Lady Smith, die lange Zeit sehr geschickt aus dem Hintergrund agiert hat. Es ging nicht einmal so sehr um das Montmartre, obwohl es doch der Quell ihres ergaunerten Reichtums ist. Die Lösung des Falles hing mit einem einzigen Namen zusammen. Mr. Goldman. Was hätte Mr. Goldman damit zu tun? Eigentlich nichts. Jedenfalls nicht der Mann auf diesem Foto hier an der Wand. Was meinen Sie? Ich meine, dass der Mann auf diesem Foto hier an der Wand gar nicht Mr. Goldman ist. Der Mann auf diesem Foto heißt Giuliano Montaldo und stammt aus Neapel. Sie sind ja verrückt. Nun ja, das werden die Gerichtspsychiater sehr rasch herausgefunden haben, wer von uns beiden verrückt ist. Anton Goldman verkaufte seine Firma in Hongkong und dann verliert sich seine Spur. Und an seine Stelle trat Giuliano Montaldo. Und mich würde brennend der Verbleib des echten Anton Goldman interessieren. Packen Sie aus, Tanner, oder Sie sollen mich kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Na gut, da muss ich offenbar noch deutlicher werden. Sie also? Sie sind der Joker. Nein. Er. Ohne mich wären Sie jetzt ein toter Mann, Chief Inspector. Sehen Sie selbst. Er hatte unter dem Schreibtisch eine Pistole bereit liegen. Wird man beim Gärtner nicht auf sowas vorbereitet? Ich bin tief in Ihrer Schuld, Mr. Goldman. Na, Higgins? Ja. Ohne Mr. Goldmans Hilfe säßen Sie jetzt nicht hier. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Chief Inspector. Vielen Dank, Mr. Goldman. Bei Ihnen war ich auf dem richtigen Weg. Ihr Bruder hieß Anton und nicht Maximilian. Und er ist auch nicht an Krebs gestorben. Ganz recht. Ich habe übrigens vor 2 Stunden die Meldung durchbekommen, dass auch Carpenter an einer Straßensperre gefasst werden konnte. Wir können den Fall also abschließen. Mich würde nur eines interessieren, Mr. Goldman. Wann sind Sie eigentlich Tanner auf die Schliche gekommen? Spät, Sir John. Beinahe zu spät. Hm? Sehen Sie, mein Bruder Anton, wir hatten uns ziemlich aus den Augen verloren. Ja. Anton hatte sich entschlossen, seine Firma in Hongkong, die Goldman Industries, aufzulösen und nach London zurückzukehren. Er schrieb mir diesbezüglich Briefe. Doch dann riss der Kontakt ab. Und obwohl er schon in London gewesen sein musste, verlor ich seine Spur. Tanner hat ihn beseitigt oder ihn beseitigen lassen. Und sich dann das Geld aus dem Verkaufserlös der Firma angeeignet. Hauptakteur bei diesem Coup war wohl dieser Giuliano Montaldo, der als Double meines Bruders in Aktion trat. Ich hoffe, Interpol wird das erledigen. Das wird sie ganz bestimmt, Mr. Goldman. Nur mit einem komme ich nicht klar. Warum und wieso quartierten Sie sich dann bei Lady Smith ein? Ich hatte einen Tipp aus der Unterwelt erhalten und beschloss, mich für einige Zeit im Home of Peace niederzulassen. Ich konnte natürlich nicht wissen, dass Lady Smith und Tanner Todfeinde waren. Ursprünglich habe ich ja Sie für den Joker gehalten. Ja, das war auch der Fehler, der uns unterlaufen ist. Tanner wusste ja nichts von mir. Sonst hätte er sicher versucht, auch mich zu beseitigen. Ich wiederum hatte keine Ahnung, dass mein Bruder Anton Eigentümer dieser Garage war. Erst Miss Lane machte ganz nebenbei eine Bemerkung über ihren Verdacht, Chief Inspector. Ich sah mich dann eines Nachts in Tanners Büro um. Und als ich die Geschäftspapiere durchgesehen hatte und das Bild an der Wand entdeckte, wusste ich, dass Tanner unser Mann ist. Ja, Sir John. Wir fanden bei Tanner den Schlüssel zu einem Banksafe. Als wir ihn öffneten, glaubten wir, vor einem Pharaonengrab zu stehen. Der Kerl hatte ein Millionenvermögen angehäuft, vorwiegend den Schmuck. Wie lange seine Aktivitäten wirklich zurückreichen, das werden wir wahrscheinlich nie genau rekonstruieren können. Ja, warum musste Harris sterben? Harris war ein Spitzel des Jokers. Ah ja? Ja. Aber wahrscheinlich wusste er selbst nicht um die Identität seines Auftraggebers. Ich könnte mir vorstellen, dass Carpenter ihn angeheuert hat. Tanner wollte Lady Smith wohl auf subtile Weise loswerden und beauftragte Harris, uns auf ihre Spur zu bringen. Lady Smith, naja, sie war ja auch mit allen Wassern gewaschen. Also wie dieser Tanner seine wahre Identität verborgen hielt, das war ja wirklich genial. Richtig, Sir. Und was uns alle täuschte, war wahrscheinlich sein Alter. Der Joker, ein mehr als 70-jähriger Mann. Es waren in der Tat mehrere Personen als mögliche Täter in Betracht zu ziehen. Nur Miss Lane habe ich gleich durchschaut. Sie hat sich so rührend um mich bemüht. Wir haben sogar Schach miteinander gespielt. Und da wusste ich gleich, das ist ein Heinzelmännchen. Pardon, ein Heinzelfrauchen. Vom Scotland Yard. Apropos Miss Lane, ich habe sie nach Harwich geschickt. Nach Harwich? Ja, ich kenne da eine entzückende Pension. Entzückend? Ja, ich bat Miss Lane, sich persönlich da zu erkundigen, ob noch Zimmer frei sind. Und wenn ja, gleich welche zu reservieren. Ich denke, Sie haben sich einen Urlaub verdient, Higgins. Irgendwelche Einwände? Wie? Nein, natürlich nicht, Sir John. Na, also, dann viel Glück, Higgins. Ja, viel Glück. Ja, Miss Peterson, meine Tabletten. Aber Sir John, jetzt? Der Joker. Von Florian Power nach Motiven von Edgar Wallace. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Sprecher waren Chief Inspector Higgins, Horst Frank, Superintendent Barbara Lane, Brigitte Frank, Sir John, Wolfgang Reinsch, Anne Patterson, Angela Stark, Lady Smith, Ingeborg Steyert, Mr. Tanner, Josef Meinerzhagen, Sergeant Hooper, Beat Wesselmann, Tankwirtin, Helene Elka, Mr. Short, Klaus Spürkel, Lieutenant Rogers, Gerd Andresen, Nick, Andreas Zerder, Theodor Goldman, Walter Laugwitz. Regie, Rolf Dienewald. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1988.